Kundgabe 4472. Empfangen durch Bertha Dudde am 29.10.1948. Aufheben der Naturgesetze. Macht des Satans am Ende. Ihr müsset euch von mir belehren lassen, wollet ihr in der Wahrheit stehen. Und so auch müsset ihr mich anhören, so ich zu euch reden will. Ich will immer mit euch reden, um euch aufzuklären, weil ihr alle noch sehr im Irrtum wandelt und viel Aufklärung benötigt. Dem Gesetzgeber von Ewigkeit steht es wahrlich frei, auch die Gesetze umzustoßen, so es seinen ewigen Heilsplan begünstigt, so Seelen dadurch zu gewinnen wären für die Ewigkeit. Doch selten nur mache ich von diesem Recht Gebrauch, weil meine Weisheit von Ewigkeit erkannte, wie überaus günstig sich meine Gesetze auf die Gewinnung der Seelen für mein Reich auswirken und ich darum keinen Anlass habe, sie aufzuheben. Doch in der letzten Zeit vor dem Ende hebe ich so manches Gesetz auf, wie ich es angekündigt habe, durch Seher und Propheten, dass die Kräfte des Himmels sich bewegen werden, auf dass die Menschen die Zeit des Endes erkennen an den Anzeichen. In dieser Zeit werdet ihr Dinge erleben, die naturmäßig unmöglich sind, und auch den Forschern und Gelehrten einen Beweis geben, dass ich die Natur lenke und nach meinem Ermessen auch naturwidrige Ereignisse eintreten lassen kann. Und diese Zeit macht sich auch mein Gegner zunutze, indem er gleichfalls seiner Kraft sich entäußert und gleichfalls Wunder verrichtet, jedoch gänzlich anderer Art, weil er den Abfall der Menschen von mir bezweckt und daher sich selbst als gleich stark und machtvoll den Menschen vorstellen will. Und diesem seid ihr Menschen nun ausgeliefert, so wie ihr nicht selbst Kenntnis habt von mir und meinem ewigen Heilsplan. Der Satan wird stets auf eure Gedanken so einzuwirken suchen, dass ihr euch abwendet von mir. Er will euch jede Kenntnis von mir nehmen. Er will allein herrschen über euch, doch nicht zum Segen, sondern euch zum Verderben. Und so ich dies zuließe, wäret ihr alle verloren. Ich aber beschränke seine Macht keineswegs, sondern stelle euch Menschen selbst es anheim, ob ihr sie ihm geben wollet oder ob ihr euch ihm verweigert und euch mir zugesellt. Ich kämpfe also auch um euch, und zwar mit der Wahrheit. Ich bringe euch Licht und lasse euch dann den Weg selbst wählen, den ihr gehen wollet. Doch ich erleuchte euch diesen Weg. Ich will nicht, dass ihr im Dunklen wandelt und den rechten Weg nicht finden könnet. Doch auch mein Gegner lässet Licht aufblitzen, aber es sind nur Truglichter, die euch blenden und in desto größere Dunkelheit versetzen, so dass ihr in große Gefahr geratet, den rechten Weg zu verfehlen und in den Abgrund zu stürzen. Die Wahrheit aber leuchtet hell und klar, und diese bringe ich euch und will darum zu euch reden, und ihr sollt mich anhören. Seid ihr in der Wahrheit unterrichtet, so werdet ihr nimmermehr meinem Gegner das Recht über euch einräumen, denn dann durchschauet ihr ihn und wisset um sein Wesen, um seine schlechten Pläne und um euer Los in der Ewigkeit, so ihr ihm verfallet. Und ihr werdet ihn meiden und in meine Arme flüchten, denn die Wahrheit zeigt euch auch mein Wesen, das nur Liebe ist für alle meine Geschöpfe. Nimmermehr werde ich es zulassen, dass euch Menschen das Wissen um eure Bestimmung gänzlich vorenthalten wird. Nimmermehr werde ich euch meinem Gegner kampflos überlassen. Und nimmermehr wird er sich auf den Thron schwingen dürfen, indem er euch, meine Geschöpfe, gänzlich beherrschen und euch von mir mit Gewalt abdrängen kann. Doch zwangsweise werde ich nicht auf euch Menschen einwirken. Immer wird es euch freistehen, euch von mir belehren zu lassen, meine Lehre anzunehmen und so also auch in das rechte Wissen geleitet zu werden. Höret ihr mich aber an, so werdet ihr euch auch seiner Macht entwinden. Denn auch er kann euch nicht zwingen, wohl aber euch ihm hörig machen, so ihr ihm nicht Widerstand entgegensetzet. Und zum Widerstand gegen ihn will ich euch helfen durch Zuleiten der reinen Wahrheit. Denn diese gibt euch Kraft und verstärkt den Willen, euch mir zuzuwenden und ihm zu entfliehen. Die Macht des Satans also ist groß, und ihr werdet am Ende der Zeiten Dinge erleben, die euch seine Kraft beweisen. Doch sie erstreckt sich nicht auf Schöpfungen, die noch Träger des gebundenen Geistigen sind. Also, er kann wohl auf den Menschen einwirken, indem er dessen Willen zu beeinflussen sucht. Und es werden diese Menschen mit seiner Unterstützung Außergewöhnliches vollbringen können. Doch über den Menschen hinaus reicht seine Kraft nicht. Und darum trete auch ich am Ende ganz besonders hervor, um seiner Macht entgegenzuwirken. Das heißt, den Menschen einen Beweis zu geben von meiner Existenz, soweit dies ohne Glaubenszwang möglich ist. Ich greife offensichtlich in die Gesetze der Natur ein. Ich hebe Gesetze auf, kündige dies aber vorher an, wie ich es stets getan habe, um den Menschen die Wahrheit meines Wortes zu beweisen und mich als Schöpfer und Lenker, als allmächtiger Gott zu offenbaren, auf dass sie glauben und wissen, dass die Zeit des Endes gekommen ist. Ich kündige mich an und trete in Erscheinung, so es an der Zeit ist. Was nie zuvor beobachtet wurde, wird dann zutage treten. Was völlig unmöglich war, wird durch meinen Willen möglich werden. Und die Wissenschaft wird vor Rätseln stehen, die ihr unlösbar sind. Ich hebe die Gesetze der Natur auf. Was das heißt, kann sich kein Mensch vorstellen, weil es noch nicht erlebt wurde zuvor. Doch auch dies gehört zu meinem Plan von Ewigkeit, dass der Macht des Satans in der Endzeit meine Macht und Kraft gegenübergestellt wird. Und dass die Menschen sich nun frei entscheiden können, welcher Macht sie untertan sein wollen. Denn nun stehen sich wieder menschliche Kräfte und unerklärliche übernatürliche Kraft gegenüber. Durch erstere finden Zerstörungen statt, die Werke des Satans sind, weil Hass, Lieblosigkeit, Besitzgier und alle schlechten Triebe die Ursache dazu sind, während mein Wirken auf keinen menschlichen Einfluss zurückgeführt werden kann, also andere als menschliche Kräfte die Ursache sein müssen und daher den Gläubigen ein sichtlicher Beweis sind, dass das Ende gekommen ist. Wer nun in der Wahrheit unterrichtet ist, dem wird es leicht sein, zu glauben. Und darum sollt ihr zu mir kommen. Ihr sollt von mir die Wahrheit erbitten und sie annehmen, so ich sie euch direkt oder durch meine Boten zuführe. Amen.